S. Bleichröder, Mendelssohn und Co., H.C. Plaut und S. Herz, jeder 1 Million Taler. N. Reichenheim und S. und Liebermann und Co., jeder 2 Millionen. Hermann Gerson und M.C. Levy, jeder 1,5 Millionen. Joel Meyer, 1¼. Moritz Güterburg, 3/4. Louis Ries und Co., 1/2 Million. Zusammen 13,5 Millionen Taler. Die kleineren Häuser 10 Millionen, zusammen etwa 24 Millionen Taler oder 90 Millionen Franken. Also der 12. Teil der Staatsschuld in unserer Hand. Dennoch ist die Summe gering, das Verhältnis muss ein anderes werden. Der Bericht von Hamburg. H.B. Oppenheimer 4, J.E. Oppenheimer, Gebrüder Jaffe, Pintus Nathan Sohn, jeder 2 Millionen Mark. Behrens Söhne 1,5 Millionen, Ferdinand Jakobson, Samuel Levy Söhne, L.R. Pfeit und Co., A. Alexander, Liebenkönigswarter, M.M. Warburg, Konsul H. Jimunas und Co., Julius Leser, Martin M. Frenkel je 1, Mendelssohn Bartholdi 3 Millionen Mark, in Altona Amsel Jakob Rieh 1, Hesse Newman 1, W.S. Warburg 2 Millionen, zusammen 27,5 Millionen, mit den anderen Häusern etwa an 40 Millionen Mark oder 75 Millionen Franken. Aber der Reichtum der christlichen Häuser ist leider noch größer, unsere Leute können in der starren Reichsstadt noch immer nicht aufkommen. Frankfurt am Main. B.H. Goldschmidt 7 Millionen Gulden, Markus Königswarter, Jakob S.H. Stern und Gebrüder Sulzbach je 2, Lazarus Speyer Ellison 1,5, E. Moses Kann und Co. 1 Million, die kleineren mit den Lotteriekollekteuren etwa 8 Millionen, hierzu die Fürsten des Kapitals, die verbundenen Häuser Rothschild in London, Paris, Frankfurt und Wien mit mindestens 100 Millionen, das sind zusammen 123 Millionen Gulden oder 260 Millionen Franken. Das Haus E.M. Günzburg in Petersburg wird mit 2 Millionen Rubel taxiert. Unsere Häuser in Rom und Neapel mit 20 Millionen Livres, in Amsterdam, Hollander und Leyen, Lippmann, Rosenthal und Co., Becher und Fold, Wertheim und Gompertz mit 40 Millionen Gulden. Rechnen wir zusammen, so beträgt das erweisliche Vermögen Israels bloß in 10 Hauptstädten 1.165 Millionen Franken. Hierzu die Städte zweiten Ranges. Brüder, wir dürfen annehmen, dass, ohne das Volk zu rechnen, die großen Kapitalträger Israels heute schon über ein Kapital von 2000 Millionen Franken in Europa disponieren. Ein beifälliges Gemurmel der 12 bildete die Antwort. Das macht auf 3,5 Millionen Juden in Europa 600 Franken auf den Kopf, bemerkte der Vertreter der Stammlosen. Aber den 3,5 Millionen mit ihrem Geld stehen 265 Millionen Feinde entgegen in Europa oder 500 Millionen Fäuste. Der Kopf wird die Faust besiegen, wie er sie bisher besiegt hat. Die Arbeit ist der Knecht der Spekulation, die Gewalt der Diener des Verstandes. Wer will es leugnen, dass die Schlauheit die Gabe unseres Volkes ist? Es ist eitel und habsüchtig, hochmütig und genusssüchtig. Wo Licht ist, sind auch Schatten. Nicht umsonst hat Adonai, der Herr, seinem auserwählten Volke die Zähigkeit der Schlange, die List des Fuchses, den Blick des Falken, das Gedächtnis des Hundes, die Emsigkeit der Ameise und die treue Gemeinschaft des Bibers gegeben. Wir waren in der Gefangenschaft an den Wässern von Babylon und sind mächtig geworden. Man hat unseren Tempel zerstört und wir haben 1000 aufgebaut. Man hat uns geknechtet 1800 Jahre im Staube und unser Haupt ist gewachsen über die Nationen und wir werden sie wieder knechten, solange die Welt steht. Die Zahl derer, die zur Taufe gehen, mehrt sich, sprach Zähe der Zweifler. Tor, sagte der Levit, hat dich deine Wanderschaft durch die Länder der Erde noch nicht gelehrt, dass das Wasser nicht abgeschwächt den Geist, sondern nur das Fleisch? Lasst ihre Bekehrungsgesellschaften töricht ihr Geld verschwenden. Hat nicht erst die hochmütige Times noch jüngst berechnet, dass der englischen Mission jede gelehrte Judenseele auf 250.000 Franken zu stehen kommt? Und haben wir nicht selbst am Versöhnungstage gebetet für die Abtrünnigen? Denn wahrlich, ich sage dir, nicht der Jude wird Christ, sondern der Christ Jude auf Generationen hinaus durch die Vermischung des Fleisches. Die Getauften sind die Stufen, auf denen wir die Wege, so noch verschlossen unserem Volke erklimmen, denn ein jeglicher hält zu uns und nicht zu denen, die nicht sind seines Leibes und Geistes, trotz der Taufe. Es müsste dann sein, dass Israel sie selbst als Aussätzige verstoßen.